Abschnitt 13 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, zweiter Teil. In der Fabrik. Ungefähr 500 Kilometer in 2 Stunden. Die Schnelligkeit eines Falkenflugs, die bisher nicht einmal von unseren elektrischen Eisenbahnen erreicht worden ist. Unter uns kreiste in raschem Wechsel die unbekannte fremdartige Landschaft und noch rascher flogen seltsame mir fremde Vögel an uns vorbei. Das Sonnenlicht warf blaue Farben auf die Dächer der Häuser und färbte mit dem mir gewohnten gelben Licht die ungeheure Kuppel eines unbekannten großen Gebäudes. Flüsse und Kanäle schimmerten als Stahlbänder. Mein Auge ruhte auf ihnen, weil sie denen der Erde glichen. In der Ferne ward eine gewaltige Stadt sichtbar, umsäumt von kleinen Seen und durchschnitten von Kanälen. Das Luftschiff verlangsamte seine Fahrt und senkte sich gleitend zu einem kleinen, schönen Haus nieder. Nettis Wohnung. Netti war daheim und begrüßte uns freudig. Er stieg in unser Luftschiff und wir flogen weiter. Die Fabrik befand sich noch etliche Kilometer entfernt an dieser Seite des Sees. 5 riesenhafte Gebäude, kreuzförmig gelegen, vereinigten sich zu einem einzigen Bau. Kuppeln aus reinem Glas wurden von etlichen 10 dunklen Säulen getragen, bildeten einen Kreis oder eine verlängerte Ellipse. Die Glasplatten waren abwechselnd durchsichtig oder matt, bildeten zwischen den Säulen die Wände. Wir machten am Mittelbau Halt vor dem Tor, das den ganzen Raum zwischen 2 Säulen, 10 Meter breit und 12 Meter hoch, einnahm. Die Decke des 1. Stockwerks durchschnitt horizontal den Mittelraum des Tores. Etliche Schienenpaare mündeten beim Tor, zogen sich durch den äußeren Korridor. Wir glitten zur halben Höhe des Tores und jählings stürzte sich das alles verschlingende Geräusch der Maschinen aus dem 2. Stockwerk auf uns nieder. Übrigens war dieses Stockwerk nicht im eigentlichen Sinne des Wortes ein eigenes, abgetrenntes Stockwerk, es war vielmehr ein Netz aus Luftbrücken, das über den gewaltigen, mir unbekannten Maschinen schwebte. Wenige Meter über den Maschinen befand sich ein ähnliches Netz, noch höher ein 3., 4., 5. Diese Netze bestanden aus einem Glasparkett, das von 4-kantigen Eisengittern eingefasst war. Alle waren durch Fallgatter und Stufen miteinander verbunden, und jedes Netz war kleiner als das vorhergehende. Weder Dunst noch Ruß noch Gestank noch Staub. In der reinen, frischen Luft arbeiteten die Maschinen kraftvoll und gleichmäßig. Das Licht war nicht schmerzlich grell, doch drang es überall hin. Die Maschinen schnitten, sägten, hobelten ungeheure Eisenstücke, Aluminium, Nickel, Kupfer. Hebel, stählernen Riesenhänden ähnlich, bewegten sich gleichmäßig und glatt. Große Plattformen glitten mit sorgfältig berechneter Genauigkeit hin und her. Die Räder und Transmissionsriemen schienen hingegen unbeweglich. Hier herrschte nicht die rohe Gewalt des Feuers und Dampfes. Die feine und dabei weit mächtigere Kraft der Elektrizität war die Seele dieses unheimlichen Mechanismus. Sogar der Lärm der Maschinen schien, sobald man sich ein wenig daran gewöhnt hatte, schier melodisch. Ausgenommen in jenem Augenblick, da der gewaltige Hammer niederschlug und von dem mächtigen Schlag alles ringsum erbebte. Hunderte von Arbeitern gingen gelassen durch den Raum. In dem Meeresrauschen der Maschinen waren ihre Schritte und Stimmen nicht vernehmbar. Auf ihren Zügen lag keine angespannte Sorge, sondern bloß ruhige Aufmerksamkeit. Sie glichen wissbegierigen, gelehrsamen Betrachtern. Es interessierte sie nur zu sehen, wie die ungeheuren Metallstücke auf den unter der durchsichtigen Kuppel gelegenen Schienenplattformen in die eiserne Umarmung der dunklen Ungeheuer stürzten, wie die Ungeheuer diese mit ihren starken Kinnbacken zermalmten, mit den schweren, harten Tatzen festhielten, mit den scharfen, glänzenden Krallen durchbohrten und schließlich, im grausamen Spiel innehaltend, sie auf die andere Seite zu den dort befindlichen elektrischen Eisenbahnwaggons beförderten, als prächtige Maschinenteile, deren Bestimmung rätselhaft war. Es erschien völlig natürlich, dass die stählernen Ungeheuer die kleinen, großäugigen Betrachter nicht anrührten, die so vertrauensvoll zwischen ihnen dahinschritten. Diese Tatsache entsprang der Geringschätzung ihrer Schwäche, der Erkenntnis, dass diese kleinen Geschöpfe eine allzu unbedeutende Beute seien, unwürdig der ungeheuren Kraft der Giganten. Unmerkbar und unsichtbar waren jene Fäden, die das zarte Menschenhirn mit dem unzerstörbaren Organ des Mechanismus verband. Als wir endlich den Bau verließen, fragte der uns führende Techniker, ob wir sofort die anderen Gebäude besichtigen oder ob wir uns zur Erholung eine kleine Unterbrechung gönnen wollten. Ich war für eine Unterbrechung. Ich sah nun die Maschinen und die Arbeiter, sprach ich. Die Organisation der Arbeit jedoch vermag ich mir nicht vorzustellen, und gerade darüber möchte ich Sie befragen. Statt einer Antwort führte uns der Techniker in einen kubisch gebauten, zwischen dem Mittel- und einem Eckgebäude gelegenen Bau. Ähnlicher Bauten gab es noch drei, die alle die analoge Lage hatten. Die schwarzen Mauern waren mit Reihen von glänzenden weißen Zeichen bedeckt. Dies waren die statistischen Arbeitstabellen. Auf der einen mit Nummer 1 bezeichnet stand: Der Maschinenbetrieb verfügt über einen Überschuss von 968.757 täglichen Arbeitsstunden, davon 11.325 Arbeitsstunden erfahrener Spezialisten. Die Fabrik weist einen Überschuss von 753 Stunden auf, davon 29 Stunden erfahrener Spezialisten. In den folgenden Zweigen herrscht kein Mangel an Arbeitskraft. In der Landwirtschaft, in den Bergwerken, bei den Erdarbeiten, in den chemischen Betrieben usw. Die verschiedenen Arbeitszweige wurden in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Auf der Tabelle, die die Nummer 2 trug, war zu lesen: In den Konfektionsbetrieben ist ein Mangel von 392.685 täglichen Arbeitsstunden, davon 21.380 Arbeitsstunden erfahrener Mechaniker für Spezialmaschinen und 7.852 Arbeitsstunden der Spezialisten für Organisation. Die Schuhfabriken benötigen 79.360 Arbeitsstunden, davon und so weiter. Das Institut für Rechnungswesen benötigt 3.078 Arbeitsstunden. Der Inhalt der Tabellen Nummer 3 und 4 war ein ähnlicher. Auf den Listen der Arbeitszweige stand auch die Erziehung von kleinen sowie von mittelgroßen Kindern, medizinische Hilfe für die Stadt oder für Landbezirke und so weiter. Weshalb ist der Überschuss an Arbeitskraft nur in der Maschinenfabrik so genau angegeben, der Mangel an Arbeitskräften jedoch überall so ausführlich vermerkt, fragte ich. Das ist leicht zu erklären, entgegnete Manny. Vermittels dieser Tabellen wird die Verteilung der Arbeit vorgenommen. Dazu ist nötig, dass ein jeder zu sehen vermöge, wo die Arbeitskräfte nicht ausreichen, in welchem Maße sie fehlen. Dann vermag der Mensch, der für zwei Beschäftigungen die gleiche oder verhältnismäßig gleiche Neigung besitzt, jene der beiden Beschäftigungen zu wählen, bei der es an Arbeitskraft gebricht. Den genauen Überschuss an Arbeitskraft zu kennen, ist jedoch nur dort vonnöten, wo dieser Überschuss besteht. Auf diese Art kann jeder Arbeiter selbst die Berechnung und das Maß des Überschusses feststellen, sowie seine Neigung, die Beschäftigung zu wechseln. Während wir so sprachen, bemerkte ich plötzlich, dass auf den Tabellen einige Zahlen verschwanden und durch andere, neue, ersetzt wurden. Ich fragte, was dies bedeute. Die Zahlen ändern sich stündlich, erklärte Manny. Im Verlauf einer Stunde melden einige tausend Arbeiter ihren Wunsch, zu einer anderen Arbeit überzugehen. Dies wird vom zentralen statistischen Apparat vermerkt und die Mitteilung wird auf elektrischem Wege stündlich weitergeleitet. Auf welche Art vermag der zentrale statistische Apparat die Zahlen des Überschusses und des Mangels festzustellen? Unser Institut für Rechnungswesen besitzt überall seine Agenturen. Diese verfolgen genau die Bewegung in der Produktion, die Warenmengen der einzelnen Betriebe, die Zahl der dort schaffenden Arbeiter. Auf diesem Weg wird genau ersichtlich, wie viele Arbeitsstunden erforderlich sind. Das Institut berechnet, welcher Unterschied zwischen den tatsächlichen und den erforderlichen Arbeitsstunden in den einzelnen Betrieben besteht und gibt dies überall bekannt. Die Flut der Freiwilligen verteilt sich auf gleichmäßige Art. Ist das Anrecht auf Produkte in keiner Weise eingeschränkt? Nein, jeder nimmt das, was er braucht, nimmt so viel, wie er will. Und wird niemals etwas unserem Geld entsprechendes verlangt? Ein Beweis für die Menge der geleisteten Arbeit oder der Verpflichtung, diese zu leisten? Keineswegs. Bei uns ist die Arbeit frei. Es herrscht an nichts Mangel. Der erwachsene soziale Mensch fordert nur eines: Arbeit. Wir brauchen ihn weder auf verhüllte noch auf offene Art zur Arbeit zu zwingen. Wenn aber die Forderungen durch nichts begrenzt werden, ergibt sich daraus nicht die Möglichkeit scharfer Schwankungen, die alle Berechnungen des Instituts über den Haufen werfen? Selbstverständlich nicht. Der einzelne Mensch kann für einen oder zwei Menschen essen, ja auch die für drei Leute bestimmte Menge von Nahrungsmitteln verzehren. Oder aber er kann in 10 Tagen 10 Anzüge tragen. Bei einer Gesellschaft von 3000 Billionen Menschen hingegen gibt es keine derartigen Schwankungen. Bei so großen Zahlen bedeuten die Schwankungen nach der einen oder anderen Seite hin nichts, verteilen sich gleichmäßig. Der Durchschnitt verändert sich äußerst langsam, in strenger, gesetzmäßiger Kontinuität. Dann arbeitet also Ihre Statistik völlig automatisch, ist weiter nichts als eine Berechnung? Das will ich nicht sagen, es gibt dabei auch große Schwierigkeiten. Das Institut für Rechnungswesen muss scharfsichtig alle neuen Erfindungen verfolgen, sowie die durch diese im Betrieb hervorgerufenen Veränderungen, damit es diese richtig einzuschätzen vermag. Erscheint eine neue Maschine, so fordert dies nicht nur eine Veränderung der Arbeit in jenen Betrieben, wo sie benutzt wird, sondern auch in den Maschinenfabriken und bisweilen in den Betrieben für Rohmaterial bei ganz anderen Zweigen. Wird eine Erzgrube erschöpft oder werden neue mineralische Reichtümer entdeckt, so bedeutet das abermals eine völlige Veränderung der Arbeit in einer ganzen Reihe von Betrieben. In den Bergwerken, im Bau der Eisenbahnstrecken und so weiter. All dies muss von allem Anfang an berechnet werden. Wenn auch nicht ganz genauso, doch annähernd. Und das ist keineswegs leicht, solange nicht die Daten von Augenzeugen erbracht werden können. Bei derartigen Schwierigkeiten, bemerkte ich, ist es offensichtlich nötig, stets über einen Vorrat an überschüssigen Arbeitskräften zu verfügen. Ja, gerade dies ist der Stützpunkt unseres Systems. Vor 200 Jahren, als die kollektive Arbeit nur gerade genügte, um die Forderungen der Gesellschaft zu befriedigen, war eine völlige Genauigkeit der Berechnung unentbehrlich und die Verteilung der Arbeit konnte nicht ganz frei sein. Es gab Pflichtarbeitstage und die Verteilung derselben fand nicht immer die Zustimmung unserer Genossen. Doch brachte jede Erfindung, wenngleich sie zuerst vorübergehende statistische Schwierigkeiten bedeutete, eine gewaltige Erleichterung der Aufgabe. Zuerst wurden die Arbeitstage gekürzt, dann, als sich allerorts ein Überschuss an Arbeitskraft zeigte, wurde die Verpflichtung zur Arbeit endgültig aufgehoben. Beobachten Sie, wie unbedeutend die Zahlen sind, die sich auf den Mangel an Arbeitsstunden beziehen. 1000, 10, 100.000 Arbeitsstunden, nicht mehr. Und dies bei Millionen und 10 Millionen von Arbeitsstunden, die in den Betrieben unnötig verbracht werden. Dennoch besteht ein Mangel an Arbeitsstunden, warf ich ein. Freilich dürfte er durch den darauffolgenden Überschuss gedeckt werden. Nicht bloß durch diesen Überschuss. Bei den lebenswichtigen Betrieben wird derart gearbeitet, dass die Grundziffern noch überboten werden. In den für die Gesellschaft wichtigsten Industriezweigen, den Betrieben für Lebensmittel, Kleidung, Maschinen, Bauten, erreicht dieses Überangebot die Höhe von 6%, bei den weniger wichtigen 1-2%. Auf diese Art drücken die den Mangel bezeichnenden Zahlen allgemein gesprochen nur den relativen, aber nicht den absoluten Mangel aus. Selbst wenn auf den Tabellen ein Mangel von 10 und 100.000 Arbeitsstunden bemerkt ist, so bedeutet dies noch nicht, dass die Gesellschaft unter einem wirklichen Mangel leidet. Wie viele Stunden werden täglich vom Einzelnen, zum Beispiel in dieser Fabrik, gearbeitet? Die meisten arbeiten 2, 1,5 und 2,5 Stunden, erwiderte der Techniker. Doch gibt es auch welche, die länger oder kürzer arbeiten. Jener Genosse dort, der den großen Hammer handhabt, lässt sich derart von seiner Arbeit fortreißen, dass er niemandem gestattet, ihn abzulösen, ehe nicht die volle Arbeitszeit 6 Stunden vorüber ist. Ich übertrug im Gedanken die Marszahlen auf irdische Zahlen. Ihr Tag bestand, da ihre Stunde etwas länger war, aus 10 Stunden. Demzufolge war ein Arbeitstag von 4, 5, 6 Stunden ungefähr unserem Arbeitstag von 15 Stunden gleich. Eine Arbeitszeit, die nur bei den ausbeuterischsten Unternehmen vorkam. Ist es denn für den Genossen am großen Hammer nicht schädlich, so lange zu arbeiten, fragte ich. Bisher noch nicht, entgegnete Nettie. Er wird sich diesen Luxus noch ein halbes Jahr lang gestatten können. Ich habe ihn selbstverständlich auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die ihm von seiner Leidenschaft drohen. Eine derselben ist die Möglichkeit eines krampfartigen psychischen Anfalls, der ihn mit unwiderstehlicher Kraft unter den Hammer reißen würde. Im Vorjahr ereignete sich in dieser Fabrik ein derartiger Fall mit einem jungen Mechaniker, der ebenfalls die starken Empfindungen liebte. Dank eines glücklichen Zufalls gelang es, den Hammer aufzuhalten, und der unfreiwillige Selbstmord misslang. Die Gier nach starken Empfindungen ist an und für sich noch keine Krankheit, doch kann sie sich leicht in eine verwandeln, falls das Nervensystem durch Erschöpfung, seelische Kämpfe oder eine zufällige Krankheit erschüttert ist. Selbstverständlich verliere ich niemals jene Genossen aus dem Auge, die sich hemmungslos der gleichen Arbeit hingeben. Sollte aber nicht jener Genosse, von dem die Rede ist, seine Arbeitszeit auch schon deshalb abkürzen, weil in der Maschinenfabrik ein Überschuss an Arbeitsstunden besteht? Selbstverständlich nicht, lachte Manny. Weshalb sollte gerade er das Gleichgewicht herstellen? Die Statistik verpflichtet keinen. Jeder nimmt sie zur Kenntnis, doch kann er sich nicht einzig und allein von ihr leiten lassen. Wenn es sie danach verlangte, baldigst in dieser Fabrik zu arbeiten, so würden sie höchstwahrscheinlich eine Anstellung finden, und die statistische Zahl des Überschusses würde sich auf 1 bis 2 Stunden vergrößern. Der Einfluss der Statistik macht sich bei der Massenumstellung der Arbeit ununterbrochen bemerkbar. Doch ist jeder Einzelne frei. Wir hatten uns nun zur Genüge ausgeruht und gingen daran, die Besichtigung der Fabrik fortzusetzen. Nur Manny begab sich heim, denn er war ins Laboratorium gerufen worden. Am Abend beschloss ich, bei Nettie zu bleiben. Er versprach mir, am folgenden Tag das Haus der Kinder zu zeigen, wo seine Mutter eine der Erzieherinnen war. Ende von Abschnitt 13.